Don't play the player. I fucked the game over. Somehow ARK, ja. Komm, wir spielen Poker, setz dich zu mir an den Tisch. Unter 100k geht hier mal kurz mal gar nicht. Rolle Flash, fick die Straße, weil ich Bock hab. Dicker, denkst du wirklich, ich bin irgendein Zocker? Spiel das Spiel perfekt, Dicker, hab es drauf. Willst du mich verarschen, blickst du in den Lauf. Permanentes Pokerface, Schaumbrille, Ralph Lauren. Mich wirst du niemals an dem Tisch einen Moment lang lächeln sehen. Don't play the player. Ich beherrsch das Spiel, die Karten sind gefallen, fick mal Alter. Don't fuck with the player. Die Karten sind gefallen, Alter. Ja. Und sie sehen, bei mir läuft. Ich leb das Leben, von dem jeder meiner Hater träumt. Hab nicht mal Respekt vor irgendeinem Fan. Hab nur Respekt vor meiner Fam. Spiel das Game immer nur so, wie es mir passt. Das wird mir am Pokertisch, das ist kein Spielplatz. Zieh mal ab, glaubst du wirklich, das ist teuer? Wer von uns beiden ist bescheuert, Digga? Ich hab das Game gesteuert. Mach es noch immer so, wie es mir gerade hier auf diesem Level so liegt. Glaub mir, ich bin was spielen, dann geht ein Genie. Spiele hier jeden und ziehe die Fäden, als wären sie nur Marionetten. Es dauert noch Jahre, bis sie das hier wirklich so checken, ey. Hab es gehandelt, gemanagt und alles hier läuft perfekt. Dicker, ich habe das Hass immer mehr, mir glaub mir, ich bleibe der Chef. Gamer beiseite, der Beat, der ist krank. Habe die Straße und den Royal Flash gleichzeitig in der Hand. Yeah, don't play with the player. Die Karten sind gefallen, fick auf die Hater. Don't play with the player. Die Karten sind gefallen, fick auf die Hater. Ja, die Karten sind gefallen. Ja, die Karten sind gefallen. Ja, die Karten sind gefallen. Ja, die Karten sind gefallen. Don't play with the player. Die Karten sind gefallen, fick auf die Hater.